fragen wollen, was ein Wille nicht zu zwingen vermag. Sich erheben über die Fähigkeiten des Menschen. Ein einziger durfte tragen das Kreuz der Welt. Mit seinem Tode gingen die Gebrechen zugrunde der Völker und Zeiten. Und du, Schwache, du wolltest erlösen, aus Kette wolltest du die Brüder befreien. Du warst es, Johann, der vor sie um weisen Plan zu besten. Und was bist du gewesen? Zufriedener Maler, ein missratener Mensch. Wisse, was du getan, unterwirf dich der Kraft, die dich zerschmettert. Gib auf, gleiche dich wie ein Engel, ich dich am Platz deiner Schande. Selbstwahl, ihres Rennen im Kreise.